Dialoge Seite 76. Es ist überflüssig beizufügen, dass die dauernde Unterhaltung einer starken Armee die unerlässliche Ergänzung dieses Systems sein muss. Es muss dazu kommen, dass es im Staat nur mehr Proletarier, einige Millionäre und Soldaten gibt. Dialoge Seite 77. Dies betraf die innere Politik des Staates. Nach außen muss von einem Ende Europas bis zum anderen die revolutionäre Gärung, die man bei sich zu Hause unterdrückt, erregen. Daraus ergeben sich zwei beträchtliche Vorteile. Die nach dem Auslande getragene freiheitliche Erregung lenkt die Aufmerksamkeit von der Unterdrückung im Inlande ab. Überdies verschafft man sich dadurch bei allen anderen Staaten Achtung, da man bei ihnen nach Belieben Ordnung oder Unordnung erzeugen kann.